und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Paperwald. Was habe ich euch vorbereitet? Ich habe ein Interview geführt und zwar mit Christina Möller, jetzt Dr. Christina Möller von der Universität Paderborn. Und sie hat mit mir gesprochen über die Durchlässigkeit von Karrierewegen an der Uni. Also wie kommt man zur Professur und wer kommt überhaupt zur Professur? Vorher möchte ich mich aber erstmal mit euch, mit den Privilegien befassen. Der Duden sagt, das ist erstmal nur das Vorrecht. Das heißt also die Ausnahme von der Regel, die bereits besteht. Gutes Beispiel ist der Adel, der zum Beispiel früher beim Jagdrecht eine Ausnahme von der Regel hatte, dass man kein Wild in den Wäldern schießen durfte oder jagen durfte. Wie erlangt man so ein Vorrecht? Im Falle des Adels ist es natürlich die Geburt. Heute kann man sie natürlich auch durch Arbeit erlangen oder sie werden einem zugewiesen. Der berühmte Chefparkplatz ist hier natürlich ein gutes Beispiel. Da habe ich ein Vorrecht, nämlich ich darf auf diesem Parkplatz parken, auf dem sonst niemand parken darf. Die anderen haben dieses Recht nicht. Und die Regel besagt, parke nicht auf dem Parkplatz vom Chef. Es gibt unglaublich viele Vorrechte, also unglaublich viele Privilegien. Und für jedes Diskriminierungsmerkmal gibt es natürlich auch im umgekehrten Sinne ein Vorrecht oder eine Privilegierung. Ich kann das richtige Geschlecht, die richtige Hautfarbe, die richtige Sexualität haben. Das alles wird mir vielleicht Vorteile verschaffen, also Privilegien. Ich beschränke mich in dieser Folge auf Herkunft und vor allem auf die Auswirkungen auf Bildung und Bildungskarriere. Also, welchen Einfluss hat die Herkunft auf die Bildungswege von Menschen? Und wie gestalten sich diese Wege dann aus, wenn man eben nicht privilegiert ist in Bezug auf die soziale Herkunft? Wenn wir über Privilegien von Herkunft sprechen oder von Bildungswegen, die durch Herkunft anders geprägt sind, dann müssen wir auch über Bourdieu sprechen. Ich bin ein totales Bourdieu-Fangirl, ich glaube, das ist schon deutlich geworden. Deshalb weiß ich da ganz viel drüber und weiß aber nicht, was andere Leute wissen müssen, um da mitreden zu können. Wenn ihr euch zu dem Thema Bourdieu informieren wollt, ich werde euch gleich einen kleinen Einstieg geben, aber wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, dann empfehle ich euch einmal die In trockenen Bücher-Folge zu Distinction von Bourdieu, der Podcast von Alexandra Tobor. Ich werde den im Blog nochmal verlinken. Ihr könnt aber ebenso auf den Blog vom Soziologen gehen, auch den werde ich verlinken, der hat sich auch mit Bourdieu beschäftigt. Und sonst könnt ihr natürlich auch bei Bourdieu direkt einsteigen, bei seinen Werken, wobei die immer etwas kompliziert geschrieben sind und die deutschen Übersetzungen immer ein bisschen hinterherhinken. Bourdieu war nämlich Franzose. Und er hat eine ganze Kulturtheorie geschaffen. Und euch wird in dieser Folge der Begriff Habitus öfter begegnen, Struktur wird euch ganz oft begegnen und verschiedene Kapitalsorten. Fangen wir erstmal mit Struktur an. Struktur bezeichnet ein herrschendes Regelsystem, in dem man sich bewegen kann, also ein System. In dem Fall der Bildung zum Beispiel die Universität. Die Universität hat bestimmte Strukturen, in denen wir uns bewegen. Der Habitus ist ein Potpourri, könnte man sagen, aus Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsschemata, die ein bestimmtes Individuum hat und man kann andere Leute auch an ihrem Habitus erkennen, also man erkennt, der hat den gleichen Habitus wie ich oder eben nicht, also er verhält sich anders, er spricht anders, er ist anders, er verhält sich in bestimmten Situationen komplett anders und wenn bestimmte Menschen mit einem bestimmten Habitus auf ein soziales Feld wirken, in diesem Fall die Universität, dann prägen sie dieses soziale Feld irgendwann. So, jetzt haben wir Habitus gehört, jetzt haben wir Struktur gehört. Jetzt kommen die Kapitalsorten. Kapital hat in diesem Zusammenhang nicht so viel mit Marx zu tun. Bourdieu hat sich auch bei Marx bedient. Wir meinen aber erstmal was ganz anderes. Was Marx noch am nächsten kommt, ist das ökonomische Kapital bei Bourdieu. Das bedeutet auch genau das, was man im ersten Moment denkt, nämlich meine finanziellen Handlungsspielräume. Generell der Begriff Handlungsspielräume ist bei Bourdieu ganz wichtig. Bloß weil jemand ökonomisches Kapital hat, heißt es noch lange nicht, dass er es nutzt. Er hat nur die Möglichkeit, es zu nutzen, eben den Handlungsspielraum. Die zweite Kapitalsorte, die Bourdieu betreibt, ist das soziale Kapital. Hier könnt ihr euch das am besten vorstellen mit Netzwerken. Vitamin B, welche Leute kenne ich, welche Leute kennen mich, wie kann ich diese Netzwerke nutzen, also kenne ich die gut, würden die mir einen Gefallen tun. Darüber steht ganz groß das symbolische Kapital und dann haben wir noch das kulturelle Kapital. Das erscheint erstmal gar nicht so wichtig. Das kulturelle Kapital ist nämlich das, was ich aus der Kultur schöpfen kann, in der ich lebe. Und scheint erstmal, wenn man es zum ersten Mal hört, gar nicht so wichtig zu sein, welche Musik ich höre oder welche Filme ich gut finde. Das ist aber ein ganz starkes Erkennungsmerkmal oder es kann ein ganz starkes Erkennungsmerkmal sein. Gerade Musikrichtungen, also ich so als Metal-Hörerin möchte nicht unbedingt mit einem Helene Fischer-Fan in einem Zimmer wohnen müssen. Und ich erkenne andere Leute, die ebenfalls Metal hören, meist an den Bandshirts, das ist jetzt einfach. Aber man definiert sich vielleicht so ein bisschen über seinen bevorzugten Musikstil. Und genauso ist das mit jemandem, der vielleicht bevorzugt in die Oper geht. Der wird wenig Anknüpfungspunkte mit jemandem haben, der ganz viel ins Kino geht und gerne Horrorfilme guckt. Diese Kapitalsorten könnt ihr nutzen, also wenn wir jetzt ganz stark bei Bourdieu bleiben, um voranzukommen. Und wenn ihr ein bestimmtes Kapital erhöht, erhöht das auch andere Kapitalsorten. Wenn ich zum Beispiel das kulturelle Kapital erhöhe, kann das die Erhöhung meines ökonomischen Kapitals zur Folge haben. Also zum Beispiel, indem ich mich in der Oper, nehmen wir das mal als Beispiel für Hochkultur, mit Leuten vernetze, dann erhöhe ich natürlich auch mein soziales Kapital, denn ich kenne wieder Leute, die mir vielleicht einen guten Job oder etwas anderes empfehlen können, worauf ich mich dann bewerbe. Und schon ist das ökonomische Kapital höher und mein Handlungsspielraum dementsprechend. So, jetzt haben wir über Bourdieu gesprochen. Das war nur ein ganz, ganz kleiner Einstieg. Es gibt unglaublich viel dazu, was man sich angucken kann. Wie gesagt, die Referenzen verlinke ich euch auf dem Blog, dann könnt ihr euch das da angucken. Wenn im Nachgang, das war so eine Kritik, Verbesserungsvorschlag von der letzten Folge, wenn euch irgendwas unklar geblieben ist und ihr Fragen habt, kommentiert gerne auf dem Blog oder auf Twitter und ich erkläre das dann nochmal. Denn dadurch, dass ich, wie ich in der Sommerloch-Folge kurz angesprochen habe, ich in diesem Soziologen-Ding ganz, ganz doll drin bin, ich manchmal Wörter benutze oder auch Ausdrücke, ganze Theoriesätze voraussetze, die vielleicht gar nicht so bekannt sind, weil sie total fachspezifisch sind. So, ich habe für euch gelesen. Und zwar habe ich gelesen 3 Bücher. Also eigentlich ist es 2 Bücher und ein Arbeitspapier. Einmal habe ich von Elmar Falani Transformation gelesen. Der beschäftigt sich mit der Distanz zum Herkunftsmilieu bei Migranten und Migrantinnen. Literatur werdet ihr natürlich wieder auf dem Blog verlinkt finden. Da könnt ihr nachlesen und euch die Bücher besorgen, wenn sie euch interessieren. Dann habe ich das Arbeitspapier von Bagel und Bagel gelesen. Bagel und Bagel beschäftigen sich mit den Benachteiligungen im Hochschulstudium aufgrund sozialer Ungleichheit, sozialer Herkunft der Studierenden. Dann als drittes Papier habe ich Lars Schmidt gelesen, der beschäftigt sich mit Habitus-Strukturkonflikten. Aber jetzt alles nacheinander. Elmar Falani, Transformation von Habitus. Transformation ist die Wandlung und über Habitus haben wir gerade gesprochen. Elmar Falani geht davon aus, dass sich der Habitus verwandelt, wenn man eine berufliche Position oder eine Ausbildung genießt, die dem Herkunftsmilieu nicht eigen ist. Darüber habe ich lange nachgedacht. Ich habe da gerade auch eine Arbeit zugeschrieben und ich habe mich gefragt, ob die Transformation, die man da immer beobachtet, denn diese Distanz zum Herkunftsmilieu später, die scheint so Forschungskonsens zu sein. Ich habe mich gefragt, Bourdieu beschreibt einmal primären Habitus, das ist der, der sich in der frühesten Kindheit auch ausbildet, und einmal den sekundären, also berufstypischen Habitus in seinen Arbeiten, ob nicht diese Transformation des Habitus und die Distanz vom Herkunftsmilieu eigentlich ein ganz normaler Vorgang in der Adoleszenz ist, also im Adoleszenz bedeutet Erwachsenwerden, also in diesem Übergang von Jugendlich zu Erwachsen, ob das dann nicht ganz normal ist. Aber natürlich dadurch, dass man sich auch vom Milieu distanziert. Ich bin selber, komme selber aus einem Arbeiterhaushalt und bin jetzt im akademischen Umfeld zu finden. Das kann man natürlich schon beobachten. In diesem Buch geht es dann um diese Bildungsmobilität, also dass man von einem etwas niedrigeren Bildungsstand in einen höheren wechselt. Er hat das Ganze qualitativ untersucht und liefert erstmal ganz viele Beispiele, zum Beispiel Gender am Bildungsaufstieg von Mädchen, Class am Bildungsaufstieg von Arbeiterkindern und Ethnizität am Migrationshintergrund. Sein Schwerpunkt in dem Buch liegt auf dem Bildungsaufstieg von Kindern mit Migrationshintergrund. Dann hat er Habitusanalysen gemacht. Bourdieu hat das unterschiedlich gehandhabt. Er hat einmal ganz viel empirisches Material auch geliefert, also quantitative Daten, das sind Daten mit Zahlen, und qualitativ sind die Interviews zum Beispiel. So hat es auch der Elmar Falani gemacht. Der hat narrativ-biografische Interviews geführt. Narrativ heißt erzählend und biografisch die Biografie, also der Lebensverlauf. Er hat also die Menschen, die er interviewt hat, nach ihrem Lebenslauf gefragt, die Bildung betreffend, und die haben dann einfach vor sich hin erzählt. Also sie haben ganz lange Texte, also das macht man mit Audioaufnahmen, die haben dann so ein Interview geführt und haben ganz lange da geredet. Das transkribiert, also verschriftlicht man dann. Ausgewertet hat das mit der dokumentarischen Methode nach Bonsack. Die dient der Theoriebildung. Ich kann euch, wenn Interesse besteht, da gerne mal was zu verlinken. Das ist ziemlich viel Arbeit und das ist nicht so, wie man es von der quantitativen Methodik her kennt, dass man Fragebögen ausfüllt und dann speist man die in ein Computerprogramm ein und am Ende hat man Zahlen, sondern man muss wirklich jeden Satz auseinandernehmen und jeden Satz auf seinen Hintergrund untersuchen. Wie wurde etwas gesagt? In welchem Zusammenhang wurden Dinge gesagt? Die dokumentarische Methode dient nämlich genau dazu, Sinnhaftigkeit aufzudecken, also Ungesagtes. Trotzdem hat sich hier Elmar Falani eines Samples bedient, also er hat Männer und Frauen befragt. Er hat Männer und Frauen mit Migrationshintergrund befragt und ohne Migrationshintergrund und hat einen Vergleich aufgestellt, also eine Typenbildung gemacht. Und hat anhand dieser Habitusanalyse festgestellt, wie findet dieser Aufstieg statt, also wie kommt jemand von niedrigem Bildungsstand zum hohen Bildungsstand und auch vor allem in eine hohe berufliche Position und wie wird das Ganze erlebt. Also er hat einmal die Ausgangslagen beschrieben, dann diesen Aufstiegsprozess, in dem Fall also das Studium, der berufliche Aufstieg und dann die Verarbeitung. Wie ist jeder subjektiv mit diesem Aufstieg umgegangen? Es besser zu haben als, ich sag jetzt mal besser zu haben, weil ich davon ausgehe, dass es mit einem ökonomischen Aufstieg einhergegangen ist, also mit mehr Geld. Also in einer besseren ökonomischen Lage zu sein als die Eltern, die Geschwister vielleicht oder die Freunde, mit denen man aufgewachsen ist. Wie ganz am Anfang schon gesagt, der ist dazu gekommen, dass die Leute sich alle von ihrem Herkunftsmilieu distanziert haben, dass da eine gewisse Distanz messbar ist und dass sie aber ganz verschieden damit umgegangen sind. Warum ich das hier so ausufernd beschreibe, ich möchte euch in dem Podcast hier auch immer wieder Forschungsweisen vorstellen. Also wie kommt eigentlich die Soziologie zu den Ergebnissen, die sie dann so präsentiert und die ihr dann so in der Zeitung findet als Pressemitteilung. Das zweite, was ich euch vorstellen möchte, ist von Bagel und Bagel. Das ist ein Arbeitspapier. Und zwar ist das wiederum nicht qualitativ erhoben, wie eben bei Mafalani, sondern das hier sind quantitative Erhebungen. Und zwar haben sich Bagel und Bagel die quantitativen Massenerhebungen, wie sie zum Beispiel vom HIS durchgeführt werden, zunutze gemacht und diese Daten genommen. Also quasi eine Sekundäranalyse. Die Daten waren schon da und sie haben sie nur auf ihre Fragestellung hin untersucht. Die haben sich gefragt, wie zieht sich das eigentlich durch? Also wo beeinflusst die soziale Herkunft eines Studierenden oder einer Studierenden das Studium? Und an welchen Punkten wird das deutlich? Zum einen natürlich in der Förderung. Also wer wird denn vom Professor gefördert? Wer bekommt Stipendien? Dann wer wird wie finanziert? Es gibt quantitative Erhebungen dazu, dass jemand, der neben dem Studium arbeiten gehen muss, mit schlechteren Noten, durchschnittlich natürlich, mit schlechteren Noten abschließt und länger für seinen Abschluss braucht. Das ist, wenn man sich das mal so klar macht, was so eine Arbeitsbelastung neben dem Studium bedeutet, klingt das ganz logisch, denn jemand, der natürlich in seinem Job ist, sitzt nicht im Vorlesungssaal und nicht in der Arbeitsgruppe und arbeitet nicht fürs Studium. Muss also seine Zeit viel besser einteilen. Natürlich gibt es Leute, ich habe das auch geschafft, die in Regelstudienzeit mit guten Noten ihr Studium schaffen, obwohl sie nebenbei arbeiten. Aber hier sprechen wir ja nicht von Einzelfällen, sondern von statistischen Erhebungen. So, dann gibt es noch andere Punkte, an denen diese Benachteiligung wirken kann, nämlich zum Beispiel bei der Beschäftigung von Hilfskräften. Also an der Uni gibt es immer so Hilfskraftjobs, so Nachwuchswissenschaftler quasi. Die kochen viel Kaffee und kopieren ganz viel, aber die treffen halt auch wichtige Leute und vernetzen sich mit den Professoren und dürfen auch mal ganz coole Sachen machen. Ich durfte als Hiwi immer ganz coole Sachen machen. Ich habe natürlich auch Kaffee kochen müssen. Und wer bekommt diese Hilfskraftstellen? Und in den quantitativen Erhebungen zeigte sich laut Bagel und Bagel, dass diese Stellen häufig an Leute vergeben werden, die ähnliche oder gleiche soziale Herkunft haben wie die Professoren selbst. Welcher sozialen Schicht oder welchem sozialen Milieu Professorinnen und Professoren zuzuordnen sind, das wird uns nachher Christina Möller mal erzählen. Die hat dazu nämlich promoviert. Und apropos Promotion, es promovieren auch deutlich häufiger Studierende aus höheren sozialen Milieus als Studierende aus niedrigeren Milieus. Woran das jetzt genau liegt, das können wir nachher Christina mal fragen. Bagel und Bagel haben erstmal noch ein paar Forderungen für die Hochschullandschaft aufgestellt. Was muss denn passieren, damit jemand aufgrund seiner sozialen Herkunft in der Bildungslandschaft nicht mehr benachteiligt wird? Zum einen fordern sie natürlich Transparenz. Also die Zugänge zu Stipendien, zu Studiengängen müssen klar formuliert werden und also transparent umgesetzt werden auch. Dann muss eine bessere oder erstmal überhaupt irgendeine Studienfinanzierung gesichert sein. Wir hatten das in der ersten Folge auch, dass Frau Meier gesagt hat, machen Sie erst eine Lehre und dann ein Studium. Und mein Kommentar dazu war, dass man mit 30 keinen Anspruch mehr hat auf BAföG. Es gibt noch ganz viele andere Sachen, wie man aus BAföG rausfallen kann, aber trotzdem kein Geld hat. Also nicht jeder, der kein BAföG bekommt und keinen Anspruch auf BAföG hat, hat reiche Eltern zu Hause sitzen. Das können auch ganz andere Sachen sein, dass zum Beispiel bei, ich kenne einen Fall aus meiner Arbeit als Mentorin, dass die betreffende Person Erzieherin gelernt hatte. Und wenn man Erzieherin lernt, ist es üblich, dass man vorher die Sozialassistentin macht oder den Sozialassistenten. Und dies wurde ihr als zwei Ausbildungen angerechnet. So, und dann gibt es manchmal Einzelfallentscheidungen von Studentenwerken, die dann sagen, sorry, da ist die Ausbildung abgeschlossen, es gibt jetzt kein BAföG mehr. Und dann steht man nämlich da und weiß nicht, wie man das finanzieren soll. Eine weitere Forderung ist die Flexibilität der Studiengänge, also des der Lehr- und Lehrsituation. Kann man total nachvollziehen, jemand, der vielleicht schon im Berufsleben steht oder nebenbei arbeiten muss Kinder hat, das ist eine ganz häufige Situation, dass sich das schlecht vereinbaren lässt, dass auf diese Person mehr eingegangen wird und da ein Auge drauf gehabt wird. Nächste Forderung ist zum Beispiel auch, dass die Studienbedingungen sich allgemein verbessern. Schlechte Studienbedingungen, das ist genau wie in der Schule. Schlechte Studien- oder schlechte Lernbedingungen insgesamt lassen sich leicht ausgleichen, wenn man die finanziellen Möglichkeiten hat, es einfach anders zu machen. In der Schule ist das Nachhilfe. Im Studium sind das solche Sachen wie zum Beispiel Studienreisen selber bezahlen, Exkursionen selber bezahlen. Die Bücher kaufen, weil sie nur ein einziges Mal in der Bibliothek vorrätig sind, es aber ein ganzer Jahrgang braucht. Das wird alles auf einmal nicht so einfach, wenn man diese Möglichkeiten nicht hat. Wenn Bücher nicht vorhanden sind, man muss sie kaufen oder die Exkursion nicht bezuschusst wird oder die Reader Geld kosten. Das kann sich alles aufsummieren und da könnten bessere Studienbedingungen durchaus einen Beitrag leisten, dass mehr Leute ihr Studium besser schaffen könnten und weniger benachteiligt wären. Das dritte Buch, was ich gelesen habe, ist von Lars Schmidt. Und Lars Schmidt hat zu Habitus-Strukturkonflikten im Studium geschrieben. Da geht es bewusst um Arbeiterkinder. Also Kinder, die, oder sind dann ja schon junge Erwachsene, die aus einem Haushalt kommen, in dem vor ihnen noch niemand studiert hat. Hier finden wir wieder Habitus von Bourdieu und die Strukturkonflikte. Strukturkonflikt setzt voraus, dass die Struktur, in der sich die Person bewegt, nicht auf ihren Habitus passt. Also dass zum Beispiel ein Klempnerkind, so wie ich es bin, in die Universität kommt. Und in der Universität ist alles ganz anders als in so einem Haushalt von einem Arbeiterkind. Es wird eine andere Sprache gesprochen, man isst anderes Essen, man hat andere Hobbys. Und das muss jetzt nicht unbedingt das immer hochbeschworene Golfspielen sein. Also nicht jeder Professor oder jeder Unternehmensberater spielt Golf. Es spielen nur vielleicht mehr Unternehmensberater Golf als Klempner. Also ich kenne nicht einen Klempner, der Golf spielt, aber das ist jetzt eine rein persönliche Sache. Lars Schmidt hat einige Krisen ausgemacht, die scheinbar oder seinen Untersuchungen nach zumindest Arbeiterkinder durchmachen, also Kinder aus Nicht-Akademiker-Familien. In dem Zusammenhang kann man auch gleich nochmal darauf hinweisen, man liest in der Zeitung ganz häufig etwas von bildungsfernen Schichten oder bildungsfernen Kinder aus bildungsfernen Haushalten. Wer vielleicht meinen Blog auch verfolgt, hat vielleicht gesehen, dass ich da zu bürgerlichen Idealen letztens was geschrieben habe. Daher kommt das nämlich. Wir reden hier gar nicht von Menschen, die der Bildung fern sind, sondern die einem bildungsbürgerlichen Ideal von Bildung fern sind. Jemand, der eine Ausbildung gemacht hat, hat ja ebenfalls Bildung genossen und auch Schulbildung genossen. Bildungsfern bezeichnet nur Menschen, die der Hochschulbildung fern geblieben sind. Und das ist ja nun mal was vollkommen anderes. Man sollte also tunlichst darauf achten oder sich zumindest bewusst machen, dass Menschen, deren Eltern nicht studiert haben, nicht gleich in einem bildungsfernen Haushalt aufgewachsen sind, sondern halt nur in einem nicht-akademischen Haushalt. So, um mal wieder zu Lars Schmidt zurückzukommen. Es gibt natürlich formale Hürden, um in die Uni zu kommen. Es gibt aber auch ganz viele informelle Hürden. Eine formale Hürde ist zum Beispiel die Hochschulzugangsberechtigung. Die ist heute nicht mehr überall notwendig, beziehungsweise kann durch den Meistertitel ersetzt werden oder durch Berufserfahrung. Es gibt auch ganz gut sichtbare Hürden, nämlich so einen großen Vorplatz, über den man erst drüber muss, um in so ein riesengroßes Universitätsgebäude zu bekommen. Das ist eine Hürde. Zum Beispiel, wenn man nicht Treppen steigen kann oder einfach erschlagen ist von diesem riesigen Gebäude. Kann ja auch sein. Die informellen Hürden, die so nicht gesehen werden und die unsichtbar sind, die sind viel schwerer zu fassen. Also warum kommen Arbeiterkinder oder überhaupt Kinder aus nicht-akademischen Haushalten schlechter an der Universität an? Die formalen Zugangsvoraussetzungen erfüllen sie ja, sonst dürften sie ja auch nicht studieren. Also warum kommen sie schlechter durchs Studium und woran liegt das? Das ist etwas, womit sich Bildungssoziologie beschäftigt, womit ich mich jetzt auch gerade viel beschäftige. Und ich will gar nicht zu sehr vorgreifen, was uns Christina gleich noch erzählen wird. Die hat sich nämlich auch mit Bordieu beschäftigt und auch mit der Durchlässigkeit in der Universität. Aber das soll sie alles selbst erzählen. Deswegen hier jetzt ab zu Christina. Wir hören jetzt mal ins Interview rein. So, hallo, ich sitze jetzt hier mit Christina Möller. Wie schon bereits angekündigt, ich bin nach Paderborn gefahren, um mich mit ihr zu unterhalten. Und wir sitzen an einem wahnsinnig wackeligen Tisch. Ich bitte jegliches Ruckeln und Ratschen zu entschuldigen, weil ich zapple immer rum. Christina, wir sitzen ja an der Universität Paderborn. Du hast hier promoviert. Wo hast du Ich promoviert? habe in Darmstadt das Glück gehabt, in Darmstadt bei Michael Hartmann promovieren zu dürfen. Wie kommt man dann nach Paderborn? Ich wurde ganz glücklicherweise einfach angesprochen von der Professorin, die noch ein paar, wie das immer an der Uni so ist, sie hätte noch für 3 Monate ein paar Gelder, um mich beschäftigen zu können. Und dann hat sie mir einfach eine halbe Stelle angeboten für ein halbes Jahr, um noch einen Forschungsantrag zu überarbeiten, den wir mal zusammen eingereicht haben. Genau. Und das ist dann meistens auch so ein bisschen immer der Zugang und dann wird man meistens weiter beschäftigt. Und so war das bei mir auch. Du bist jetzt fertig promoviert und darfst jetzt auch den Titel führen. Ja, seit Erstmal 2 Wochen. herzlichen Glückwunsch dafür Dankeschön. erstmal. Ist ja doch eine lange Zeit, in der man da Ja, 4 Jahre. am Arbeiten ist. Ja, 4 Jahre. Du hast was zu Privilegien gemacht, unter anderem, weshalb wir jetzt miteinander sprechen. Magst du dein Forschungsprojekt, deine Dissertation erstmal kurz selber vorstellen? Ja, ich hatte mal in meiner Diplomarbeit, habe ich mal Nachwuchswissenschaftlerinnen untersucht und habe als Ergebnis, also ich habe unter anderem ihre soziale Herkunft miterhoben, so als man forscht ja immer danach nach Geschlecht, also man soziodemografische Daten, die man miterhebt. Und da war das überraschende Ergebnis, dass deren Eltern alle auf der Hauptschule waren oder auf Volksschule waren und keine gar nicht so diese akademischen Abschlüsse hatten, die die selber erreicht haben. Und da war ich sehr überrascht und dachte, aha, dann guck doch mal, wie sieht das denn bei anderen aus, Wissenschaftlerinnen oder Professoren, weil da auch schon viele Professoren drunter waren. Und dann musste ich feststellen, dass es diese Daten gar nicht gibt. Und das war für mich so die Idee, aha, warum gibt es die Daten nicht? Und das wäre doch mal ein schönes Projekt, das versuchen selber zu erheben. Ja, und dann habe ich mich daran gemacht und habe hab dann überlegt, wie mache ich das? Und dann habe ich mich auf NRW beschränkt, auf Nordrhein-Westfalen, weil auch ja die Hochschullandschaft relativ differenziert ist. Es gibt sehr viele alte, traditionsreiche Universitäten, aber auch neue in der Bildungsexpansion gegründete und dachte, das ist so ein gutes, großes Feld. Sind 14 öffentliche Universitäten. Und da habe ich dann meine Studie begonnen, in denen ich alle Professorinnen und Professoren angeschrieben habe und denen Fragebögen zugeschickt habe, wo ganz viele unterschiedliche Fragen zur sozialen Herkunft vor allen Dingen aufgelistet waren. Was sind Privilegien für dich? Ja, wenn man von Privilegien spricht, ist es erstmal ein Vorrecht, was manche Menschen bekommen und was und was ihnen natürlich Vorteile beschafft. Und das ist natürlich ein Problem, gerade in unserer Gesellschaft, weil wir ja nach den Menschenrechten alle gleiche Rechte und Chancen haben sollten. Und weil ja dadurch, dass andere bevorteilt werden, auch andere automatisch benachteiligt sind bei bestimmten Chancen. Und wenn wir von Privilegien bei den Bildungschancen sprechen, ist es ja so, dass wir ja eigentlich in einer meritokratischen Gesellschaft leben. Das heißt, jeder müsste eigentlich aus eigenen Anstrengungen hohe Bildungsabschlüsse erreichen können. Und damit dann natürlich auch eine hohe gesellschaftliche Stellung, weil man ne, hohe Berufspositionen erreichen kann, die einem ein gewisses Einkommen beschert und eine soziale Sicherheit und dadurch einfach einen sozialen Status hat, in dem man gut leben kann, sage ich mal. Genau, und sollen wir direkt bei der Bildung bleiben? Wir können bei der Bildung direkt bleiben, wie es dir am liebsten ist. Genau, also ich sagte ja schon, dass wir in einer Meritokratie liegen und eigentlich müsste es sein, dass alle die gleichen Bildungschancen haben. Und wenn wir wieder auf den Begriff des Privilegs zurückkommen, ist es einfach so, dass manche ein Privileg haben aufgrund ihrer sozialen Stellung, dass sie diese soziale Stellung im Grunde an ihre Kinder weitervererben. So ist es faktisch. Das sieht man daran, dass, ja, wenn wir den Begriff Arbeiterkind nehmen, dass die natürlich sehr viel weniger oder sehr, sehr, sehr viel seltener in eine Hochschule gehen als Akademikerkinder. Ne? Kinder von deren Eltern bereits Akademiker sind. Ich habe im ersten Teil schon Arbeiterkinder und vor allem auch den Begriff bildungsfern mal gerade gerückt. Interessanterweise sind es ja gerade Arbeiterkinder, die gesagt bekommen, wenn du fleißig bist, wenn du viel arbeitest, dann kannst du etwas erreichen. Diesen Ausdruck findet man wahrscheinlich in anderen sozialen Gruppen weniger, oder? Also, weil ja nicht nur die harte Arbeit darüber entscheidet, ob jemand vorwärts kommt, sondern es ist ja vor allem auch ein Netzwerk, was man haben muss. Ja, das ist ein sehr breites Feld. Ich beziehe mich mal gerne auf Pierre Bourdieu, das ist ein französischer Soziologe, der hat das sehr schön dargelegt, warum es einfach so schwierig für Arbeiterkinder ist, höhere Bildungsabschlüsse zu erreichen. Es fängt einfach damit an, dass sie von ihrer Herkunft her ganz andere sozialen Voraussetzungen mitbringen, um sich im Bildungssystem zurechtzufinden, um da Erfolg zu haben, weil sie zum Beispiel viel zu wenig Anregungen aus dem Elternhaus mitbekommen, da vielleicht die Eltern einfach nicht so keine hohe Bildung haben und auch vielleicht gar nicht so Anregungen geben können, ne, weil sie dazu gar nicht in der Lage sind. Und das ist einfach ein grundsätzliches Problem. Das heißt, Bourdieu bezieht sich immer auf den Begriff der kulturellen Passung. Das heißt, dass Kinder aus unterschiedlichen Herkunftsmilieus ganz unterschiedliche Chancen haben, in dem Bildungssystem, wie wir es hier haben, erfolgreich zu sein. Und das hängt einfach mit den sozialen Voraussetzungen zusammen, die Kinder in ihrem Alltag zu Hause schon erleben. Das heißt, die werden einfach schon ganz früh mit bestimmten kulturellen Gepflogenheiten in Berührung kommen und selbstverständlich damit umgehen, vielleicht ganz früh schon anfangen zu lesen oder dass die Eltern mit ihnen ins Museum gehen, wo sie, ne, also das halt dass der Alltag schon mit kultureller Bildung im Grunde gepflastert ist, während das andere vielleicht überhaupt noch nie erfahren haben und dementsprechend eine bestimmte Fremdheit auch mitbringen und dadurch sich auch relativ schnell selbst selektieren, das sagt man gerne in der Soziologie, Selbstselektion. Das heißt, dass man schon von vornherein merkt, die haben mir was voraus, das schaffe ich gar nicht und sich selbst dementsprechend auch irgendwie zurückziehen und vielleicht das gar nicht mehr zu versuchen. Das ist natürlich nicht generell so, aber man kann davon ausgehen, dass es gerade für untere Sozialschichten recht häufig so ist. Diese kulturelle Passung im Alltag, kann ich das so beschreiben, dass wenn ich irgendwo hinkomme und die kulturelle Passung stimmt nicht, dass ich das zuerst daran merke, dass ich mich fehl am Platz fühle? Das hat Bourdieu mal so ausgedrückt, dass ich zum Beispiel Arbeiterkinder, ja tatsächlich, dass ich Arbeiterkinder tatsächlich an der Hochschule fehl am Platz führen. Weil sie merken, Bourdieu spricht ganz oft von dem Habitus. Dieser Begriff ist ja auch im Alltag häufig gebräuchlich. Bourdieu versteht darunter, dass man bestimmte Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster hat. Und man diese auch verkörpert. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich einem Professor begegne, der hat eine bestimmte Ausdrucksweise. Also ne, der sieht für mich schon, der macht für mich schon den Eindruck von Seriosität, Gebildetheit. Ne? Also der hat mir eigentlich was voraus in gewisser Hinsicht. Und das ist auch mit dem Habitus verbunden, dass man aufgrund seines Milieus, wo man sozialisiert wird, das heißt, wo man aufwächst und da lernt man gewisse Sachen, die wichtig für einen sind, oder auch nicht. Und dementsprechend entwickelt man den Habitus und der passt dann zum Bildungssystem oder zu den Anforderungen im Bildungssystem oder eher nicht. Das ist natürlich jetzt grob so erklärt, aber es gibt mit Sicherheit sehr viele feinere Abstufungen, inwieweit das passt oder nicht passt. Aber insgesamt ist das eine gute Erklärung, warum halt auch, auch Arbeiterkinder, die zum Beispiel sehr fleißig sind, vielleicht doch es schwieriger haben, das zu erreichen, was andere Akademikerkinder zum Beispiel sehr viel einfacher erreichen können. Nicht den passenden Stallgeruch. Vielmehr als Begriff gerade noch an, den man so im Alltag mal hört. Man erkennt den anderen am Geruch. Naja. Ja, aber am Geschmack. Ne? Genau. Bourdieu spricht ganz oft von dem Geschmack, der sich unheimlich unterscheidet. Der hat früher auch sehr viele Fotos zum Beispiel gemacht in Familien. Das heißt, die Tischmanieren, also wie ist die Wohnung eingerichtet? Welche, ne? Also sind es zweckmäßige Möbel, oder sind es, was weiß ich, wie viele Bücherregale hat man und was für Möbel hat man? Und aber auch, wie man sich kleidet, wie man seine Frisur trägt und so weiter und so fort. Also das kann natürlich schon den ersten Eindruck oder den ersten Stallgeruch, den kriegt man damit schon mit, ja. Das merkt man ja auch im Alltag, wenn man über die Straße geht, ne? Man ordnet die Person relativ schnell ein. Man kann natürlich auch mal fehlliegen, aber eigentlich ist zum Beispiel ein Obdachloser doch von einem, was weiß ich, Manager relativ offensichtlich zu unterscheiden. Wer in das Thema Geschmack von Bourdieu tiefer einsteigen möchte, dem würde ich der feine Geschmack von Bourdieu empfehlen. Die feinen Unterschiede. Die feinen Unterschiede. Mhm. Ich würde aber nicht die deutsche Übersetzung lesen, sondern lese die englische Übersetzung Distinction. Mhm. Die ist nämlich viel schöner. Gut. Wir können aber auch noch mal eine ganze Habitus-Folge machen. Ja. Da kann man ja Tage, Wochen, Monate, Jahre drüber reden. Ja. Du hast in deiner Untersuchung Kohorten gemacht. Mhm. Was ist eine Kohorte und wie ordnet man die zu? Also, eine Kohorte, da geht es eigentlich darum, dass man unterschiedliche Jahrgänge miteinander vergleicht. Ich glaube, du willst eher darauf hinaus, wie ich diese Privilegien, von der wir jetzt gerade sprechen, in eine Struktur fassen, ne? Damit man das überhaupt unterscheiden kann. Das heißt, wer ist aus, man spricht ja oft von unteren und höheren Sozialschichten, wie ich das eingeordnet habe. Und es gibt da ganz unterschiedliche Modelle, die in der Soziologie verwendet werden. Also manche sprechen von Milieus. Das ist ja auch ein Begriff, den man auch im Alltag so oft hört. Da werden vor allen Dingen Lebensstile unterschieden, ne? Von avantgardistisch bis unteres Arbeitermilieu und so weiter. Ich aber habe mich an ein Konzept orientiert, was die Sozialerhebung bereits seit den 1950er Jahren durchführt. Das heißt soziales Herkunftsgruppenmodell und da werden vier Herkunftsgruppen voneinander unterschieden. Niedrig, mittel, gehoben und hoch, das sind diese vier Abstufungen. Und in der niedrigen sind zum Beispiel der Großteil der Arbeiterschaft verortet und in der hohen Herkunftsgruppe alle höchsten Berufspositionen, die man in Deutschland zum Beispiel erreichen kann, wie höhere Beamte und meistens haben sie auch einen akademischen Abschluss. So, das ist einfach eine hierarchische Abstufung, indem man die Berufspositionen der Menschen einordnet und auch ihr Bildungsniveau. Da unterscheidet man aber nur nach, ob sie einen Hochschulabschluss haben oder nicht. Das heißt, über diese alten Erhebungen konntest du dann feststellen, über deine Befragung der Professorinnen und Professoren, welchen sozialen Status die Eltern mal hatten. Genau, das ist das Konzept, womit ich die, also ich habe die befragt und habe nach den Bildungsabschlüssen und der Berufsposition ihrer Eltern gefragt. Mhm. Und dann konnte ich die einordnen. Und die Sozialerhebung, die hat mir dabei geholfen, dass ich diese Daten der Professoren mit Studentenerhebungen vergleichen konnte. Das heißt, deswegen habe ich auch dann die Kohorten gebildet, weil man sagt, also soziale Herkunft, da muss man ja immer rückwärts gucken. Das heißt, die Eltern, was hatten die Eltern für Berufsabschlüsse? Und dann natürlich auch gucken, wie war das denn in der Bevölkerung? Weil man sagt, also im Grunde kann man sagen, dass die niedrige Herkunftsgruppe eine sehr große Teilpopulation von der Gesellschaft abbildet, nämlich da sind die Arbeiter und die Arbeiterschaft, die waren bis in den 90er Jahren mindestens die Hälfte der Bevölkerung, der Erwerbsbevölkerung machten die Arbeiter aus. Und die höheren Beamten zum Beispiel, das war eine ganz, ganz kleine Gruppe, das waren teilweise 1% der Bevölkerung, die diese Position innehatte. Und daher ist das Verhältnis halt umgekehrt. Das heißt, die hohe Herkunftsgruppe, das ist ein ganz kleiner Teilbereich der Erwerbsbevölkerung und die niedrige Herkunftsgruppe ist im Grunde der Großteil. Ne? Oder, also so kann man das nochmal unterscheiden. Dann ist es natürlich umso erstaunlicher, dass aus der sehr viel größeren Herkunftsgruppe viel weniger Menschen in eine Position gelangen als andere. Mhm. Was hast du so für die Hörerinnen und Hörer kurz gefasst? Was kam denn dabei raus? Also wer bekommt dann eine Professur? Oder wer bekommt leichter eine Professur? Ja, wie man sich das denken kann, sind es vor allen Dingen die sozial höher gestellten Bevölkerungsgruppen. Sehr viele Professorinnen und Professoren haben einen Vater oder auch Eltern, die einfach akademisch gebildet waren und auch hohe Berufspositionen innehatte. Das ist ein sehr erwartbares Ergebnis, aber es ist trotzdem natürlich erschreckend, weil nur jeder 10. Professor bzw. Professorin ein Arbeiterkind ist. Das heißt, die Chancen als Arbeiterkind auf eine Professur zu kommen, das ist ja ein sehr großer sozialer Aufstieg, der kommt verschwindend gering vor. Du hast nach dem Vater gefragt, weil wahrscheinlich in den 50er Jahren ist hauptsächlich der Vater. Genau. Man muss eine Vergleichbarkeit schaffen. Genau, die Daten über die Erwerbsbevölkerung, die sind fast ausschließlich auf die Väter zu nehmen, weil einfach Frauen noch nicht so berufstätig waren wie heute. Ne? Das hat sich ja unglaublich gewandelt. Deswegen sind die Daten alle auf die männlichen Personen zugeschnitten und deswegen habe ich auch die Väter verglichen, sonst hätte es keinen Sinn gemacht. Das ist halt das Problem, dass man in der Forschung immer gucken muss, was ist operationalisierbar, also welche Daten liegen vor und wie kann man Vergleiche herstellen, die auch wirklich dann valide sind und nicht dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Und das war halt schön, dass die Sozialerhebung schon so lange Daten von den Studierenden zum Beispiel erhebt, dass ich auch sagen kann, naja, bei den Studierenden, da gab es eine soziale Öffnung. Das heißt, es infolge der Bildungsexpansion in den 1960er, 70er Jahren sind doch mehr Kinder aus sozial unterprivilegierten Schichten an die Hochschule gekommen. Mhm. Und trotzdem kann ich belegen, dass die Professoren sich in der gleichen Zeit sozial geschlossen haben. Das heißt, dass doch die weiteren Qualifizierungsschritte bis zur Professur dann doch deutlich mehr von den höheren Sozialschichten bewerkstelligt wurden. Sie scheinen also irgendwo runterzufallen, also Sie kommen ins Studium rein, aber Sie kommen nicht in der Professur an. Wo fallen Sie denn üblicherweise, also was hast du identifiziert, wo fallen Sie runter? Es gibt ganz, also das Problem ist, dass das Bildungssystem im Ganzen sehr, sehr selektiv ist. Das Problem ist, dass schon nach der vierten Klasse ja selektiert wird. Das ist leider, also wie ich finde, ein großes Problem für solche Chancengleichheitsdebatten, weil einfach ganz früh Entscheidungen fallen müssen und dann ist der Weg auch meistens festgelegt. Das heißt, die Menschen, die auf der Hauptschule früh landen, die bleiben meistens dann auch auf diesem, auf diesem Status und die das Gymnasium erreichen, die machen auch meistens das Abitur und die haben natürlich dann den Zugang zur Hochschule, weil die Schule, die Hochschule zu besuchen, dazu braucht man ja das Abitur, das ist eine Zugangsvoraussetzung. Und dann ist es nochmal, natürlich brechen auch deutlich mehr soziale Aufsteiger das Studium ab, aufgrund der Fremdheit oder, und dass sie den Anforderungen dann doch nicht gewachsen sind oder dass sie auch die Lust verlieren. Und dann gibt es nochmal eine große Selektion zur Promotion. Das heißt, diejenigen, die eine Promotion anfangen, die sind nochmal stark selektiert. Und da sind wieder sehr viel mehr Akademikerkinder oder sozial höhere Schichten, die überhaupt anfangen zu promovieren. Das ist natürlich auch ein Schritt, der muss wohl überlegt sein. Das ist ganz viel Arbeit, dann muss es natürlich finanziert werden irgendwie. Wenn man eine gute Stelle an der Uni hat, dann ist es mit Sicherheit leichter, als wenn man irgendwie noch einen Nebenjob hat oder so und sich da mit über Wasser halten muss. Da sind halt Investitionen auch, wo man nicht weiß, schaffe ich das? Oder weil es gibt so Studien, die zeigen eine große Abbrecherquote bei Promotionen. Teilweise sogar 2/3 würden aufgeben, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt nicht, dass sie unbedingt sie nicht dazu fähig werden. Manche Begründungen sind auch ganz woanders. Kann im familiären Bereich sein oder dass sie einen guten Job bekommen oder wie auch immer. Also das gibt ja ganz unterschiedliche Ursachen. Aber da ist zur Promotion gibt es nochmal eine ganz hohe Selektion. Aber danach gleichen sich die Chancen so ein bisschen an. Aber da muss ich natürlich auch wieder einschränken, weil es auf die Fächergruppe ankommt. Das heißt, je nachdem, welches Fach man wählt, da sind entweder ganz wenige soziale Aufsteiger wie in der Jura oder in der Medizin, da sind die verschwindend gering. Und es gibt natürlich andere Fächer, die sehr viel sozial offener sind. Das sind die Sozialwissenschaften und Agrarernährungs- und Forstwissenschaften. Und das sind so die offensten, wo dann doch mehr es schaffen. Das klingt so, als würde da am stärksten ausselektiert, wo das meiste Geld zu holen ist. Ganz flach formuliert. Also genau. Da, wo Juristen Geld und Macht ist. Beim Jurastudium, da kann man ziemlich sicher sein, dass man nachher entweder, das sind natürlich auch viele Menschen, die schon das kulturelle Erbe aus dem Elternhaus mitbringen. Das heißt, der Vater hat eventuell eine Praxis oder ist schon Richter oder so. Dann liegt es nahe, dass man dem nacheifert, weil man natürlich einfach zu Hause schon ganz viel Wissen und implizites Wissen, sagen wir gerne, mitbringt oder mitnimmt, was einem unheimlich hilft. Dass man bestimmte Normen schon im Grunde inkorporiert hat, sagt man auch gerne Inkorporation, dass man einfach das schon weiß, wo es lang geht und wie man das macht und wie man die besten Strategien hat, auch das, die Anforderungen da zu bewältigen. Das zieht sich jetzt wahrscheinlich schon durch unser ganzes Interview, aber warum ist es so wichtig, so etwas zu untersuchen, weil formal sind diese Beschränkungen ja nicht da. Es steht ja an keiner Universität jemand, der fragt, welchen Beruf die Eltern hatten und mittlerweile schreibt man es, glaube ich, auch nicht mehr in den Lebenslauf. Ich weiß, als ich auf der Realschule war, da schrieb man noch in den Lebenslauf, was die Eltern gelernt haben. Mich gefragt habe, was das über meine Qualifikation aussagt, dass meine Mutter Arzthelferin gelernt hat. Warum muss man das dann noch untersuchen? Was, platt gesagt, was bringt uns das, wenn wir das jetzt wissen? Naja, ich finde das unheimlich wichtig, weil wir tatsächlich davon ausgehen, dass wir in einer sogenannten Leistungsgesellschaft leben sollen. Und wenn wir feststellen durch unsere Forschung, dass, naja, dass die Herkunft da einen ganz, ganz großen Einfluss hat, dann ist einfach diese Leistungsgerechtigkeit, von der man gerne spricht, nicht da. Das heißt, es spielt also eine große Rolle, in welche Familie ich hineingeboren wurde, weil ich dadurch so viele Vorteile habe, dass mir das einfach dann der Weg dahin viel, sehr viel leichter fällt als anderen, die ja, die alles im Grunde neu lernen müssen. Und ja, also das ist A, das ist, sind die demokratischen Gründe, dass man sagt, hohe Berufspositionen müssen auch für, ne, für Personen, die vielleicht nicht in privilegierten Familien aufgewachsen sind, erreichbar sein. Das ist eigentlich ein wichtiges Anliegen, dass es nicht nur die Elite ist, die auch diese hohen Positionen einnimmt. Ich finde es aber auch immer für die Wissenschaft unheimlich wichtig, dass auch sehr viele soziale Aufsteigerinnen Wissenschaft machen, weil Wissenschaft ja auch für die Gesellschaft da ist. Und ich führe dann immer gerne die Geschlechterforschung an, weil Frauen ja auch noch nicht so lange in der Wissenschaft sind. Das heißt, die Positionen für Frauen waren ja auch lange nicht zugänglich, weil, ja, weil ihre gesellschaftliche Rolle einfach eine andere war. Das, durch die Emanzipation versuchen, sind auch deutlich mehr Frauen in die Wissenschaft gekommen. Und die haben denn das Weltbild unheimlich erweitert, ne? Weil sie, also früher hatten halt, waren es halt Männer, die geforscht haben, und die hatten auch einen bestimmten männlichen Blick auf die Welt. Das heißt, eine Normalbiografie war früher männlich, und dadurch, dass Frauen jetzt auch forschen und sich emanzipiert haben, gibt es halt auch das weibliche, also weibliche Perspektiven. Und dadurch ist die Wissenschaft unheimlich bereichert worden. Und nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Rechtslage für Frauen ist verbessert worden und so weiter und so fort. Je nachdem, in welche Fachkultur man dann reinguckt, hat sich das auch dann gesellschaftlich ausgewirkt. Und ich denke, und ich kenne auch sehr viele Sozialwissenschaftler, die sich gerade mit Benachteiligung befassen und die selber Aufsteiger sind. Und das ist auch bei Bourdieu der Fall, wo ich auch mal gerne darauf hinweise, weil es spannend ist, dass er ein bestimmtes, naja, also man sagt auch gerne, dass die Privilegierten ihr Privileg nicht wahrnehmen und auch deswegen verkennen. Und soziale Aufsteiger haben dann auch das Gespür und die Erfahrung wahrscheinlich mitgespeichert, wie das ist, wenn man benachteiligt ist aufgrund der Herkunft. Und es gibt einfach viele Sozialwissenschaftler, die sich mit diesem Phänomen auseinandersetzen und dadurch Erkenntnisse schaffen, die andere vielleicht gar nicht so, gar nicht im Blick haben. Ne? Also da denke ich schon, dass es wichtig ist, dass auch Migranten hier sehr viel mehr dazugehören, also, ne, und Wissenschaft betreiben, weil die wieder eine neue Perspektive haben oder ihre eigenen Perspektiven mit reinbringen. Und das ist für mich, für die Wissenschaft und für die Gesellschaft mit Sicherheit eine Bereicherung. Wenn wir jetzt diese Erkenntnisse gewonnen haben, jetzt die Frage geht jetzt so ein bisschen ins Blaue. Was würdest du sagen, mit den Erkenntnissen aus deiner Dissertation, was muss ich an der Hochschule konkret, was kann man konkret ändern, damit nicht so viele soziale Aufsteiger, Bildungsaufsteiger, Bildungsaufsteigerinnen scheitern? Zum Oh Beispiel an der je, ja. Promotion. Also wenn es nach mir ginge, müssten genauso Bestrebungen stattfinden, wie es damals bei der Inklusion von Frauen stattgefunden hat, also Gleichstellungsmaßnahmen geschaffen werden. Das heißt, bisher gibt es ja schon einzelne Initiativen, die sich mit sozialen Aufsteigern beschäftigen. Arbeiterkind.de ist ein berühmtes Beispiel. Das sind aber natürlich private Initiativen, aber ich finde, dass es eine gesellschaftliche Aufgabe ist, da Abhilfe zu schaffen und Leute zu unterstützen, die trotz ihrer benachteiligten Herkunft es versuchen, sich, ne, weiterzubilden und hohe Abschlüsse zu kriegen. Und ich finde halt, dass das gesetzlich, also nachhaltig gesetzlich geregelt werden müsste, dass da Unterstützungsmaßnahmen sind und zum Beispiel mit Mentoren, dass die, ne, dass die bestimmte Personen zugeteilt bekommen, die ihnen erstmal vielleicht den Zugang zu Uni erleichtern, also sie rumführen und Fragen beantworten. Man hat einfach ganz viele Fragen und traut sich dann nicht, weil man denkt, naja, andere wissen das, ich vielleicht nicht und so weiter. Also das fände ich ganz, ganz wichtig. Aber das reicht natürlich nicht, weil wie ich ja schon gesagt habe, die großen Selektionen passieren sehr viel früher. Und das ganze Bildungssystem in Deutschland ist halt immer noch hochselektiv, auch wenn es sich mehr und mehr ausdifferenziert. Gleichzeitig gibt es aber auch wieder ja, soziale Separierung, ne, durch Privatschulen, dass da bestimmte Personen wieder für Bildung bezahlen und dadurch Vorteile haben, weil sie es auch bezahlen können. Also da sind gesellschaftliche Sachen, die grundsätzlich eigentlich geändert werden müssen und da mehr Chancengleichheit hergestellt werden müsste, durch gesetzliche Verankerungen auch. Glaubst du, dass mehr Transparenz zum Beispiel, wenn wir ganz konkret bei der Promotion bleiben, mehr Transparenz bei der Vergabe von Promotionsstellen schon mal einen Beitrag leisten könnte? Denn wenn ich mir so das Promotionsverfahren angucke in den Sozialwissenschaften, dann hört genau da der formale Zugang auf. Ich hab formale Zugänge für die Universität, ich habe formale Zugänge für mein Masterstudium. Aber wenn ich keinen Promotionsstudiengang wähle, sondern wenn ich frei promoviere, dann hört das da auf. Niemand sagt mir, was ich außer meinem Master mitbringen muss, um diese Stelle zu bekommen. Das ist mehr sowas über Netzwerken und mit den Professoren vernetzen. Ja, aber man muss natürlich bestimmte Noten haben, ne? Also ich glaube, unterhalb einer 2 kann man sowieso nicht promovieren. Das kommt aber auch auf die Fachkultur an. Das stimmt. Es ist, das ist halt auch ein Grundproblem, dass die Promotionen meistens durch bestimmte Beziehungen passieren. Und zwar werden viele angeregt durch den. Das war bei mir auch so, dass meine Chefin damals, meine Professorin, mir dazu geraten hat, das zu tun. Das heißt, ich war schon bei ihr als studentische Hilfskraft angestellt und so weiter und habe bei ihr mein Diplom gemacht, unter anderem. Und dann war das halt so, ja, so was Zwangsläufiges. Und andere haben dieses Glück nicht, dass sie zum Beispiel da arbeiten und dann angesprochen werden. Das ist ein Grundproblem, dass das wirklich auf Beziehungsebene abläuft, dass man da angeregt wird oder halt nicht. Verzeiht die kleine Pause. Hier gab es technische Probleme, aber wir machen jetzt sofort weiter mit dem Interview. Zugang zur Promotion? Genau, wir haben über Zugang zu Promotion gesprochen und wie man den transparenter gestalten könnte. Genau. Oder ob man den transparenter gestalten sollte. Ja, im Moment ist es ja tatsächlich noch so, dass die meisten, die tatsächlich von den Professorinnen und Professoren zum Promovieren angeregt werden. Das heißt, es ist stark von sozialen Beziehungen abhängig und ja, und da auch natürlich der Habitus. Das heißt, ne, kann man mit dem Professor oder kann man nicht? Und wie kann man das zugänglicher machen? Ich denke einfach, dass man natürlich mit mehr Professorinnen und Professoren, die selbst aufgestiegen sind, schon mal sehr viel automatisch lösen könnte, weil die vielleicht auch sensibler dafür sind, dass manche Menschen dann vielleicht noch mal mehr dazu angeregt werden müssen, wenn sie das Potenzial irgendwie darin sehen, dass dieser Mensch dann auch dazu fähig wäre. Mhm. Ja, aber wie gesagt, also eigentlich ist ja das große Problem schon das ganze Bildungssystem, weil die vielen Selektionen ja vor allen Dingen auf den frühen Bildungsstufen passieren, ne? Dass schon nach der 4-jährigen Grundschulzeit ganz schnell, ganz früh entschieden wird, wo der Weg lang geht, ob man zur Hauptschule, Real oder Gesamtschule oder Gymnasium geht, und davon hängt ganz, ganz viel ab, weil die soziale Mobilität, so nennt man das, ob man halt noch später mal wechselt in höhere oder niedrigere Stufen, selten sind, und wenn, dann häufiger Abstiege anstatt Aufstiege. Daher ist im Grunde das ganze Bildungssystem, müsste reformiert werden, dahingehend, dass es einfach sozial offener wird. Und da sind einige Maßnahmen zu tun. Das sieht aber bisher nicht danach aus, weil sich das zunehmend ausdifferenziert. Und zum Beispiel werden ja immer mehr Privatschulen geschaffen, ne, wo dann auch privilegiertere Gruppen sich dann eher vereinzeln und dadurch natürlich bessere Chancen haben und so weiter und so fort. Das heißt, alles, was man jetzt bei der Promotion direkt ändern würde, wäre quasi nur noch Kosmetik, weil viel früher man schon diese Benachteiligungen hat. Ja, genau. Also es ist auf allen Stufen auf jeden Fall was zu tun. Natürlich auch beim Zugang zur Promotion, das ist klar. Aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil allein beim Studium müsste viel mehr getan werden. Ne? Da hatten wir, glaube ich, schon drüber gesprochen. Ne? Genau. Wir hätten noch eine Wunschfrage. Und zwar kommt die diesmal von Vanessa. Vanessa möchte wissen, ob Migrationshintergrund im Zusammenhang mit dem Studium eher Chance ist oder eher Fluch. Die Frage war, also es ist ja im Berufseinstieg, da wissen wir es ja relativ genau, dass der Migrationshintergrund im Berufseinstieg bei den Lehrberufen eher diskriminierungsfähig ist und Diskriminierung beinhaltet. Die Frage ist, ist das an der Uni auch so? Oder kann da Migrationshintergrund auch eine Chance sein? Ja, ich denke, also wenn ich an den Berufseintritt denke, dann kenne ich ja die Studien, wo allein der Name, ne, schon selektiert. Genau. Also wenn man einen ausländischen Namen hat, dass man erst gar nicht eingeladen wird, das ist natürlich hochproblematisch. An den Hochschulen ist es natürlich besser, weil man sich dann einschreibt und darauf natürlich nicht geachtet wird. Ich glaube, ich habe dazu tatsächlich nicht geforscht. Ich kann zum einen berichten von einer Studie, dass Professoren, die ein ausländisches Geburtsland haben, dass die häufiger aus höheren Sozialschichten stammen als die in Deutschland Geborenen, was also da auch schon ein Befund ist, dass, ja, dass soziale Aufsteigerinnen mit Migrationshintergrund oder die hier in Deutschland geboren sind und hier aufgewachsen sind, dass die noch weniger Chancen haben, ne, als Deutsche oder sogenannte. Heute höre ich immer so oft Bio-Deutsch. Keine Ahnung, ob das der neue Begriff ist. Also ist ja ein bisschen problematisch. Ja, ich denke, als Migrant an der Hochschule, es kommt immer darauf an, wie man Migrant definiert, also woher man kommt, welche Sprachkenntnisse man hat und so weiter. Dass es aber sehr doll auf die Fachkultur ankommt, ob man Vor- oder Nachteile hat. Ich denke mal, dass Migranten in den Sprach- und Kulturwissenschaften es leichter haben, vielleicht sogar leichter als manche Deutsche, weil sie vielleicht einfach viel mehr kulturelle Erfahrungen haben, ne? Dadurch die Wissenschaft bereichern können, Sprachkenntnisse haben, die andere nicht haben. Also das kommt, glaube ich, unglaublich darauf an, wo man landet oder welche Fachkultur man sich interessiert. Ja, auch hier wieder verschiedene, viele Ebenen, um dann letztendlich das Problem zu beschreiben, beziehungsweise eine Lösung für das Problem zu finden. Hast du noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern sagen möchtest, aus deiner Forschung, aus deiner Tätigkeit? Naja, wichtig ist, dass die Menschen dafür sensibilisiert sind, dass einfach aufgrund des sozialen Status Mann tatsächlich oder Frau unterschiedliche Chancen im Leben hat. Auch und gerade Bildungschancen sind ja in Deutschland stark von der sozialen Herkunft abhängig. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft es vertragen könnte, wenn viel mehr Solidarität beherrscht und man durch Sensibilität auch Unterstützungsleistungen, ne, für jene Personen machen kann, die es einfach nicht so einfach haben wie wir oder wie andere. Solidarität insgesamt wäre, glaube ich, auch schon mal hilfreich und nicht diese Ellbogengesellschaft, wo es immer nur um das eigene Fortkommen geht, sondern mehr auch an andere denken. Und ja, das kann auch an den Hochschulen gut passieren, indem man, ne, unter Studierenden sich stärker hilft und die eigenen Schwächen, jeder hat ja auch Schwächen und Stärken, dass man das einfach stärker sieht, dass, ne, dass jeder das mitbringt und dass man sich da austauscht und solidarisch ist und sich hilft gegenseitig. Jawohl, ein schönes Schlusswort. Ich danke vielmals fürs Interview. Ja, gerne. Willkommen zurück. Das war ja wohl mal ein großartiges Interview. Ich fand das total spannend und möchte Christina hier auch nochmal danken. Es war ein super cooler Tag und ich habe ganz schön viel erfahren. Kommen wir mal zu dem, was ich da jetzt draus mitnehme und zu unserem ersten Teil zurück. Normale Entwicklung in der Adoleszenz, also normal während des Erwachsenwerdens, definitiv nicht. Ich habe natürlich auch meinen Denkfehler erkannt und zwar ist es, wenn das Milieu vorher nicht passte oder die Schicht vorher nicht passte, eine Distanz zu der ursprünglichen, zu dem ursprünglichen familiären Habitus und bei Kindern höherer Schichten findet nur eine weitere Anpassung an die kulturelle Passung statt. Also nicht normal, da gibt es große Unterschiede. Und was ich für mich aus dem Interview mit Christina mitgebe, ist, dass die Promotion noch einen wesentlichen Teil zum beruflichen Habitus beiträgt. Also dass es da scheinbar nochmal einen großen Schritt gibt zwischen dem Studium und der Promotion, um diesen beruflichen Habitus der Professur zu erreichen. Das Bildungswesen, ja, unser Bildungswesen ist furchtbar ungerecht. Das zeigen ja auch diverse Studien. Ich will da gar nicht mit der PISA-Keule kommen. Das ist so eine Geschichte für sich, diese Studie. Aber wir sollten zum einen nicht vergessen, dass Einzelfälle die Ergebnisse nicht schwächen, also bloß weil jemand es geschafft hat, in diesem Bildungswesen zurechtzukommen und weil seit Jahrzehnten Menschen in diesem Bildungswesen irgendwie zurechtkommen. Das macht es nicht gerechter, sondern im Gegenteil, das sind Ausnahmen. Man schafft das, aber der Großteil der Menschen erzielt in diesem Bildungswesen nicht die Ergebnisse, die er vielleicht für sich selbst rausziehen könnte. Und meiner Ansicht nach kann man auch nicht ignorieren, dass dieses Bildungswesen ungerecht ist. Wir können uns nicht der Illusion hingeben, dass es jeder in dieser angeblichen Leistungsgesellschaft schaffen könnte, etwas zu erreichen, wenn er nur hart genug dafür arbeitet. Diese Illusionen weiter zu verfolgen, macht es, glaube ich, immer schlimmer und fördert genau die, die es sowieso unter jeden Umständen geschafft haben, weil sie die richtigen Voraussetzungen mitbringen, den richtigen Habitus, die finanziellen Mittel dafür und die richtigen Netzwerke. Und ich glaube, das können wir uns nicht leisten, denn wir verlieren dadurch ganz, ganz viele Menschen auf dem Bildungsweg und wir brauchen diese Menschen, die gut ausgebildeten Menschen, um hier unsere Gesellschaft weiter voranzubringen. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich halte persönlich Bildung für eine absolute Priorität in einer demokratischen Gesellschaft. Das hat ja auch schon Christina gesagt, dass in einer Demokratie eigentlich jeder das Recht dazu hat oder ein Recht darauf hat, in einer gerechten Gesellschaft zu leben, in der man auch hohe Bildungsabschlüsse erlangen können muss. Weil ich das so wichtig finde, möchte ich auf eine ganz großartige Veranstaltung aufmerksam machen. Christina hat mir freundlicherweise den Flyer bzw. den Link geschickt. Den werde ich euch selbstverständlich auf dem Blog auch zur Verfügung stellen. Und zwar in Paderborn findet eine öffentliche Ringvorlesung dieses Wintersemester statt. Ringvorlesung, das ist eine Vorlesung, die regelmäßig oder unregelmäßig stattfindet. Die Termine stehen natürlich schon fest, an der jeder teilnehmen kann. Also ihr könnt da hingehen, egal ob ihr Studierende seid oder nicht. Ihr braucht auch kein Abitur und da kontrolliert auch am Eingang niemand, ob ihr auch wirklich dahin gehört. Also in Paderborn. Die Ringvorlesung heißt Bildung und soziale Ungleichheit, gesellschaftliche Herausforderungen und Gestaltung. Das ist immer Mittwoch, mittwochs abends und zwar am 5.11., 19.11., 3.12., 7.1. und 21.1. Unter anderem spricht da natürlich auch Christina Möller, mit der wir vorhin das Interview geführt haben. Als Arbeiterkind zur Professur heißt ihr Vortrag. Dann wird auch Dr. Andrea Lange-Fester da sein, Bildung und soziale Milieus vorstellen. Herr Elmar Falani, von dem wir jetzt auch schon das Buch gerade besprochen haben, spricht zu Bildung und soziale Mobilität. Vertretungsprofessorin Dr. Katrin Späte wird sich mit vertikaler Dynamik und horizontaler Stabilität beschäftigen. Das klingt sehr kompliziert, aber ich glaube, sie wird das ganz gut machen. Es geht nämlich um Geschlecht, Bildungserfolge und sozialen Wandel. Kann man sich vielleicht eher was drunter vorstellen. Und Professor Hartmann, bei dem Christina Möller promoviert hat, wird auch da sein und zu Bildung und soziale Ungleichheit sprechen. Entwicklung, Standpunkte, Konsequenzen. Ich finde, das ist eine großartige Veranstaltungsreihe. Und wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, da hinzukommen, dann würde ich mich freuen, wenn ich euch da treffen dürfte. Ich werde dabei sein und wer von Hannover aus mit dem Zug fahren will, kann sich mir dann gerne anschließen. Ich hoffe, ich schaffe alle Termine. Ich habe sie mir zumindest schon mal freigehalten. Ja, den Link stelle ich euch auf den Blog, genauso wie die Literatur, die ich verwendet habe. Und was ich jetzt aus dieser Folge noch für mich mitnehme, es ist definitiv Zeit für eine ganze Habitus-Folge, denn das Thema ist so groß und es wird nicht umsonst als Theorie der Praxis bezeichnet, die Kulturtheorie von Bourdieu. Da ist also definitiv nochmal Platz. Und das wird es auch geben, das verspreche ich euch. Und ja, was gibt es jetzt noch? Nächste Woche, also ab Montag, ist der Deutsche Kongress für Soziologie zum Thema Routine der Krisen. Es geht um Krise. Ich kann leider nicht hinfahren, das hat nicht geklappt. Ist natürlich doof, aber ich habe ein super tolles Programm für euch auf die Beine gestellt. Und zwar wird es, wenn alles klappt, 4 bis 5 Folgen nächste Woche geben. Ich spreche unter anderem mit einer Soziologin, die in ihrer Bachelorarbeit sich mit Burnout beschäftigt hat, aus soziologischer Perspektive. Das wird sicherlich interessant. Vielleicht hat der eine oder andere von euch schon mal von Hartmut Rosa gehört. Der hat schon mal Artikel in der Zeit gehabt, etc. Da geht es um Zeit. Da werden wir ordentlich drüber kritisieren können. Und dann spreche ich aber auch mit Sebastian Wartoszek über Krise. Und ich hoffe, ihr seid dann als Hörerinnen und Hörer wieder dabei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal.